8. Einfahren. Dar entrada em. Kommend von. Procedente de. Nach. Com destino a. Parken. Estacionar. Portugiesische S-Bahn, aber auch Regionalbahn. O comboio suburbano. Achtung. A atenção. Abfahrt oder Abflug oder Start. A partida. Fahrgast. O passageiro. 9. Herkunft. A procedência.